Du sollst nur noch wiedergeben, was andere sagen. Das ist der Fluch der Hera, der am Anfang eines der bekanntesten Mythen der abendländischen Kulturgeschichte steht. Die Geschichte von Echo und Narziss. In Ovids Metamorphosen ist es eine Erzählung von unerwiderter Liebe, von Selbstbespiegelung und dem Verlust der eigenen Sprache. Heute Abend widmen wir uns mit zwei Produktionen beiden Figuren dieses Mythos, der Stimme ohne Körper und dem Körper ohne Empathie. Doch wir beginnen mit einem Perspektivwechsel. Meistens ist Echo nur die Randfigur, das akustische Abfallprodukt der narzisstischen Tragödie. In unserem ersten Stück, einem Kurzhörspiel von Delia Lang, tritt sie jedoch aus dem Schatten. Hier ist Echo nicht bloß das Opfer einer eifersüchtigen Göttergattin oder eines selbstverliebten Jünglings. Sie ist eine Nymphe, die listig versucht, ihre Schwestern vor dem Zorn Heras zu schützen und die am Ende vielleicht sogar eine Form der Emanzipation in der Immaterialität findet. Das Stück fragt: Was passiert, wenn wir die Geschichte anders erzählen, wenn Echo nicht nur wiederholt, sondern den Resonanzraum selbst gestaltet? Hallo! Hallo! Hallo, hallo! Hallo! Echos Stimmen von Delia Lang. Vor langer Zeit lebte in einem nach Pinien duftenden Land aus Bergen und Inseln, das uns heute bekannt ist als Griechenland, eine Nymphe. Mit einer Stimme wie kristallklares Wasser. Wie flüssiger Honig. Ihr Name ist Echo. Echo. Wo wollen wir ihre Geschichte beginnen? Mittendrin, im Zwielicht schattiger Bäume, zwischen den schäumenden Küsten und den zerklüfteten Felsen des Helikons, läuft Echo leichtfüßig und gedankenverloren durchs Gras. Die Sonne steht schon tief. Ich sollte mich auf den Weg zu meinen Schwestern machen. Die sehen aber verlockend aus. Sie pflückt von einem vollhängenden Feigenbaum eine reife Frucht, schließt ihre Augen und beißt genussvoll hinein, als sie plötzlich gegen jemanden läuft. Der vertraute Klang der Blätter im Wind wandelt sich. Abrupt bleibt Echo stehen und öffnet ihre Augen. Da sieht sie eine elegante, hochaufragende Person. Vor ihr steht niemand Geringeres als Hera, Königin der Götter. Ruhig und würdevoll schaut sie Echo mit ihren schönen Augen an, mustert sie ganz genau. Als versuche sie anhand von Echos Anblick etwas herauszufinden. Bevor Hera etwas sagen kann, plappert Echo schon drauf los. Hera, hallo, was machst du hier? Ich habe dich schon lange nicht mehr in meinen Wäldern gesehen. Ich suche Zeus. Sie vermutet nämlich, dass er sich gerade in diesem Moment irgendwo im Wald mit Echos Schwestern vergnügt. Gewaltvoll an Echos Schwestern vergreift. Hier ist er nicht. Die letzte Gottheit, die ich in diesen Wäldern gesehen habe, war Artemis. Und was für ein Anblick das war. Ich habe noch nie jemanden so sauer gesehen. Echo redet und redet und redet. Bereits Ovid nannte sie die Geschwätzige. Ihr Gesicht war purpur vor Wut. Sie war gerade mit ihren Nymphen baden, als plötzlich direkt neben der Quelle ein junger Mann stand. Er beobachtete die badende Artemis anscheinend unverhohlen. Als sie ihn bemerkte, bespritzte sie ihn mit Wasser, setzte ihm ein Geweih auf und verwandelte ihn in einen Hirsch. Echo versucht Hera gewitzt von ihrer Suche abzulenken. Und Zeus Zeit zu verschaffen, ungesehen zu entkommen. Wieso sollte Echo Zeus helfen? Sie zögert die Situation hinaus, um ihre Schwestern vor Heras Zorn zu bewahren. Hätte sie das auch getan, wenn sie gewusst hätte, was jetzt kommt? Das ist eine hübsche Geschichte, Echo. Aber so leicht kannst du mich nicht ablenken. Ich suche Zeus, nicht Artemis. Er ist bei deinen Schwestern, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ich wollte mich gerade auf den Weg zu ihnen machen, als du aus dem Nichts aufgetaucht bist und mir diese herrliche Geschichte über Artemis in den Kopf gekommen ist. Hera, Göttin der Ehe, der Frauen, der Gebärenden. Eine der 12 olympischen Gottheiten, Herrscherin des Olymp. Aber weithin bekannt als Göttin der Eifersucht. Wie würdest du reagieren, wenn dein Partner dich konstant und vor aller Augen betrügt, hä? Sie stellt erzürnt fest, dass Zeus entkommen ist und entlädt ihre Wut an der nächstbesten Person. Sag doch, wie es ist. Sie verflucht Echo für ihre List. Das ist absurd. Er hintergeht Hera, aber Echo soll dafür bestraft werden? Sie lügt Hera eiskalt ins Gesicht und rettet Zeus. Sie stellt das Wohl ihrer Schwestern an erste Stelle und wird dafür zum Schweigen gebracht. Du sollst nur noch wiedergeben, was andere sagen. Wiedergeben, was andere sagen. Wiedergeben, was andere sagen. Wiedergeben, was andere sagen. Ihrer Sprache beraubt, flieht Echo. In den tiefsten Schluchten und auf verlassenen Inseln suchen die Nymphen nach ihrer Schwester. Aber sie bleibt verschwunden. Bis zu Echos zweiter verhängnisvoller Begegnung. Ein Jüngling, angeblich schöner als die Götter, streift durch ihre Wälder. Sohn der Leriope und des Flussgottes Kephissos. Narziss. Wir hätten auch hier beginnen können. Mit ihm. Mit seiner Geburt. So wie Ovid. Um genau zu sein, beginnt er noch früher. Mit der Vergewaltigung von Leriope. Das Wichtige daran ist die darauffolgende schicksalhafte Prophezeiung. Denn kurz nach Narziss' Geburt hört Leriope von einem weisen Seher, Tiresias. Ein alter und blinder, aber hellsichtiger Greis. Sie eilt mit ihrem neugeborenen Sohn in den Armen zu ihm. Als sie ihn fragt, ob Narziss ein langes Leben vorherbestimmt ist, antwortet Tiresias mit düsterer Vorahnung, wenn er sich selbst nicht erkennt. Narziss wächst zu einem jungen, begehrten Mann heran und seine Prophezeiung rückt in Vergessenheit. Bis zu jener Verhängnis... Wir kennen doch alle seine Story. Kommen wir zurück zu unserer Heldin. Zu dem Moment, der Echo unsterblich macht. Aber der beginnt mit ihm. Der schöne Narziss irrt also durch Echos Wälder. Desorientiert und getrennt von seinen Freundinnen, kommt er auf einer sonnendurchfluteten Lichtung zum Stehen. Beeindruckt von der Schönheit der Natur, murmelt er, was für ein Ort. Was für ein Ort. Bin ich allein? Allein. Echo war lange allein. Sie ist durch Berge und Wälder gestreift, um ihrem Fluch zu entgehen. Du sollst nur noch wiedergeben, was andere sagen. Und hat in der Einsamkeit der Natur die Grenzen des Sprachlichen erkundet. Aber Narziss' Anblick löst bei Echo ein unbekanntes Verlangen aus. Sie folgt ihm Schritt für Schritt. Von Baum zu Baum. Jetzt kommt der Moment, der alles verändert. Ist jemand hier? Hier. So komme doch. Komme doch. Was fliehst du mich denn? Fliehst du mich denn? So lass uns hier vereinen. Uns vereinen? Uns vereinen? Uns vereinen? Echo lehnt sich gegen ihren Fluch auf. Sie eignet sich seine Worte an und wandelt sie in ihr Begehren. Dabei drückt sie zwei Zypressen beiseite und geht immer schneller werdend auf Narziss zu. Uns vereinen. Sie hebt ihre Arme, um ihn zu umschlingen, um ihren Körper mit dem Sein zu vereinen. Narziss schaut sie entgeistert an. Er, der immer nur begehrt wurde, selbst aber noch nie begehrte, versteht ihr Verlangen nicht, weicht ihre Umarmung aus und sagt: Nimm weg von mir deine Hände. Eher möchte ich sterben, als dass ich wird dein Eigen. Ich wird dein Eigen. Wiederholt Echo monoton. Monoton? Sie verwandelt seine Zurückweisung in eine Liebeserklärung. Ich wird dein Eigen. Und er lehnt sie ab. Echo steht inmitten dieser sonnendurchfluteten Lichtung, dreht sich auf dem Absatz um und läuft zurück in die Schatten des Waldes. Sie springt über einen umgestürzten Baumstamm. Kleinste Äste peitschen ihr ins Gesicht. Aber sie rennt weiter. Ihre Scham über die Zurückweisung treibt sie voran. Sie will einfach nur Abstand zwischen sich und diesen arroganten Narziss bringen. Dein Eigen? Dein Eigen? Wieder ein Sprung, diesmal über einen kleinen sprudelnden Bach. Sie landet mit beiden Füßen auf der anderen Uferseite und eilt tiefer in den Wald. Immer schneller, immer weiter. Bloß weg von ihm. Dein Eigen? Dein Eigen? Echo versteckt sich vor Menschen und Göttern in den Schluchten des Helikons, lebt in abgeschiedenen Höhlen, während Scham und Liebeskummer ihren Körper verzehren. Lieber würde ich sterben, als dass ich werde dein Eigen. Lieber würde ich sterben. Wieso soll Echo sich schämen? Für ihre unerwiderte Liebe? Und daran soll sie sterben, als wäre ihr Begehren etwas Schlechtes? Na, so schrieb es Ovid. Die erste niedergeschriebene Erzählung von Narziss und Echo. Man kann nicht einfach... Doch, man kann. Jetzt erzählen wir Echos Geschichte. Und das ist definitiv nicht ihr Ende. Sondern... Nach ihrer Flucht wandelt Echo weiter durch die Welt. Sie beobachtet die Menschen aus der Entfernung. Mit der Zeit löst sich ihr Körper auf. Ihre Knochen werden zu Stein und sie zum Echo in den Bergen. So wie wir es heute kennen. Mit der Zeit löst sich ihr Körper auf. Echo aber nicht. Sie bleibt. Ihre Stimme bleibt. Ihre Stimme bleibt. Was war das? Ich weiß nicht, aber ich hab's auch gehört. Ich hab's auch gehört. Wer spricht da? Wer spricht? Echo? Ihre Stimme bleibt. Du bist also tatsächlich nicht nur in den Bergen zu hören. Wir sind das Echo. Was haben wir gerade anderes gemacht, als eine Geschichte zu wiederholen, die schon tausende Male erzählt wurde? Du vielleicht, ich nicht. Ich habe dich anders erzählt. Anders? Ja, so dass du mehr bist als... Als? Als was? Mehr als das Echo in den Bergen. Mehr als Echo? Auch deine Echo bleibt Widerhall deiner eigenen Stimme. Aber ich habe dich emanzipiert. Ich habe dir deine Stimme zurückgegeben. Deine Stimme. Deine Stimme. Deine Stimme. Deine Stimme. Deine Stimme. Deine. Deine Stimme. Vielleicht kann man niemandem eine Stimme geben. Nur Raum. Was, wenn dieser Raum auch Echo ist? Echo. Echos Stimmen von Delia Lang. Es sprachen Mattea Medet und Silvana Seddig als Erzählerinnen sowie Joyce Zanya als Echo. Ton und Technik Jan Fraune. Komposition Martin Recker. Regie Delia Lang. Dramaturgie Christine Grimm. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2025. Das war die Ursendung Echos Stimmen von Delia Lang. Sie finden die Produktion auch auf Hörspiel und Feature.de. Es ist eine akustische Suchbewegung nach der eigenen Identität, in der die Stimme bleibt, auch wenn der Körper sich auflöst. Und damit kommen wir zum zweiten, umfangreicheren Teil unseres Abends. Wenn Echo diejenige ist, die zu sehr liebt, dann ist Narziss derjenige, der die Liebe verweigert oder gar nicht erst erlernt hat. Im folgenden Hörspiel Variationen über Narziss verlassen wir die antiken Wälder des Helikon und betreten die kühle Architektur einer modernen, dysfunktionalen Familie. Die Autoren Christina Christ und Werner Sprenger zeichnen das Psychogramm eines Narzissmus, der nicht als mythisches Schicksal vom Himmel fällt, sondern gemacht wird. Wir begegnen einem Kind, das liebevoll und klug sein muss, erdrückt von einer eitlen Mutter, die im Spiegel nur ihre eigenen Falten zählt, und einem abwesenden Vater, einem Professor der Romanistik, der lieber mit seinem Tonband spricht als mit seinem Sohn. Es ist eine Geschichte über die absolute Einsamkeit in der Menge und darüber, dass man den anderen oft nur als Spiegel seiner selbst sieht. Ovids Verse brechen hier immer wieder in eine brutale Gegenwart ein, in der das Ich zum Gefängnis wird. Vom Mythos zur modernen Pathologie, Variationen über Narziss. Variationen über Narziss. Hörspiel von Christina Christ und Werner Sprenger. Erste Szene: Das Kind. Ich war ein liebes Kind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Ist er nicht schön? Ich war ein schönes Kind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Er schreit immer nur, wenn du dich verspielst. Ich war auch ein kluges Kind. Jetzt hör mir aber zu schreien auf. In seinen Armen das Kind war tot. Tu mir das nicht an. Ich war höchst überflüssig. Und ich war immer hungrig. Er hat Kunstverstand, ganz eindeutig. Mein Vater, der Herr Professor, Lehrstuhl für Romanistik, BAT 1. Das hat er von mir. Im Übrigen schreit mein Kind nicht, es singt. Meine Mutter, das Mannequin. 3 Semester Romanistik hat sie studiert bei ihm. Mit Erfolg, er hat sie geheiratet. So, ihr beiden Schönen, stört mich jetzt nicht. Ich muss arbeiten. »25 Veröffentlichungen. Übersetzt in 12 Sprachen, unerreichbar gescheit. Die Studenten, vor allem Studentinnen, verehren ihn.« »Ich hätte schon längst gehen müssen.« »Eigentlich hatte sie nichts zu tun. Wegen mir hat sie ihre Karriere geopfert. Außerdem musste sie wegen mir heiraten, sagt sie. Sie ist ständig erschöpft.« »So, ich gehe jetzt. Und du, stör deinen Vater nicht mit Singen.« »Ich störte ihn nie. Das ging gar nicht. Er sprach nur noch mit seinem Tonband.« Zweite Szene: Die Mutter. Meine Mutter saß oft vor dem Spiegel. Meine schöne Mutter machte sie schön, wie sie es nannte. Da, schon wieder eine neue Falte. Da war natürlich keine Falte, ich kannte das schon. Sorgenfalten. Das kommt davon, weil du deine Mutter nicht genug liebst. Ich durfte ihr bei dieser täglichen Zeremonie helfen. Die Anzahl der Töpfchen, Tiegel, Fläschchen, Dosen und Kämme potenzierte sich mit der Anzahl ihrer Jahre. Das ist bei Frauen ebenso. Reich mir mal die kleine grüne Dose. Rosenparfum. Schwerer, ekliger, klebriger Duft. Nein, nicht die. Die andere. Und die Bürste. Wo ist denn schon wieder die Bürste? Du hast sie sicher. Sie sah mich nicht an, wenn sie wütend war. Sie sah mich durch den Spiegel an. Das war eine ihrer Methoden. Sie war sehr oft wütend. Besonders dann, wenn ich mich von ihr entfernte oder es versuchte. Was für ein Aufwand. Für eine so sinnlose Einladung mit all diesen nutzlosen Menschen. Gott, hab ich viele Falten. Aber man muss sich ja zeigen. Und dann diese endlosen Reden über nichts anderes als Reisen, Premieren und Kunst. Verehrtes, da haben Sie schon den letzten Vortrag von Marisch Mamande gehört. Das hat mir ja so viel gegeben. Und was habe ich? Nichts als Falten. Der Lidstrich kann ja gar nicht halten. Diese verfluchten kleinen Falten kommen von deiner Geburt. Ob Marisch Mamande wohl gegen Falten hilft? Eine Schönheitsoperation wäre wohl eher angebracht. Oder gleich, Kopf ab. Aber dir gefall ich doch, kleiner Mann. Sie gefiel mir. Natürlich gefiel sie mir. Ich habe nie gewagt, etwas anderes zu denken oder gar zu sagen. Mach mir den Reißverschluss zu. Manchmal liebte ich sie. Meistens war mir kalt. Sei doch nicht so ungeschickt. Bring mir was zu trinken. Nein, kein Wasser. Du willst mich wohl umbringen. Dann war sie lieb zu mir und gab mir einen Kuss. Hol doch mal die braune Flasche aus dem Schrank. Vergiss aber das Eis nicht wieder. Wenn sie mehr getrunken hatte, durfte ich sie sogar umarmen. Du bist doch mein Liebster, mein kleiner Mann. Aber nicht zu sehr wegen ihrer Frisur. Jetzt muss ich aber wirklich gehen und du wartest hier auf mich. Natürlich wartete ich auf sie. Was hätte ich denn auch anderes tun können? Manchmal legte ich mich in ihr Bett. Weithin berühmt schon gab der Seher dem fragenden Volke unangefochten Antwort in all den böotischen Städten. Das seiner Stimme zu trauen, erprobte als erste die Wassernymphe Liriope, die im Gewirr seiner Schlingen Cephisus einstmals gefangen und der er Gewalt getan, als seine Wellen rings sie umschlossen. Ein Kind, das man damals schon hätte lieben können, gebar aus schwangerem Schoß die herrliche Nymphe. Und sie nennt es Narzissus. Gefragt, ob diesem bestimmt sei, dass er nach langer Zeit die Reife des Alters erlebe, sprach der Zukunft wissende Greis: Wird sich selbst er nicht schauen. Eitel erschien der Spruch des Sehers lange, des Knaben Ende, die Art seines Todes, sein neuer Wahn. Er bewies ihn. Dritte Szene: Der Geburtstag. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Narcissus, happy birthday to you. Hoch soll er leben, dreimal hoch. Schön soll er werden, schön soll er werden, dreimal schön. Dumm soll er bleiben, dumm soll er bleiben, dreimal dumm. Ganz groß ist er geworden. Ja, wenn sie klein sind, da sind sie noch lieb. Aber mit 6, da ist man ja schon fast erwachsen. Ich hab dir auch was mitgebracht. Sie hatten mir alle was mitgebracht. Meine Eltern gaben ein Fest. Unser 6. Geburtstag stand auf der Einladung. Und alle ihre Freunde waren gekommen. Ja, wo sind denn deine Freunde? Damals fiel es mir zum ersten Mal auf. Ich hatte gar keine Freunde. Ich hatte nie Freunde. Ich will auch keine haben. Was sind das überhaupt? Freunde. Meine Eltern, die hatten Freunde. Du siehst heute wieder zauberhaft aus. Ich glaube, du hast etwas zugenommen. Steht dir aber doch gut, nur etwas mehr Farbe. Also ihr müsst unbedingt nach Birds Island fahren. Aber mit Kindern ist das ja schwierig. Schreibt dein Mann schon wieder ein Buch? Ach, da ist er ja, der Herr Professor. Wenn das Bücherschreiben dir mal Zeit lässt, müsst ihr uns unbedingt besuchen. Mein Mann würde sich sicher sehr freuen. Ach, wo ist er denn? Birds Island ist kein Vergleich mit unserem vorigen Urlaub in Sibirien. Ich sage nur Sibirien. Ach, Sibirien. Es soll dort wunderschön sein und vor allem menschenleer. Es soll ja dort jetzt auch die Pest geben. Herr Kollege, haben Sie schon gehört, dass der... Na, wie heißt der denn nur? Ach, Sie wissen schon. Der ist im Krankenhaus. Nun, mein Liebes, amüsierst du dich gut? Hast du schon gehört, in Sibirien herrscht die Pest. Oh. Da ist doch Anarchie, totale Anarchie. Oder bald Monarchie. Ach, hol mir doch bitte ein Glas Champagner, bitte. Jetzt ist doch Zeit für unser Hauskonzert. Richtig. So, mein Junge, zeig, was du kannst. Wozu habe ich dir denn ein neues Klavier geschenkt? Ich wusste, was kommt. Wir werden vier in dich spielen. Es ist ja unser Geburtstag, nicht wahr? Aber diesmal spielte ich nicht mit. Unser kleiner Casanova ist ja gar nichts. Aber ich weiß schon, du magst Süßes, so wie ich. Wir werden Mozart spielen. In jedem Menschen steckt ein Künstler, nicht wahr? Ich hab dir auch was mitgebracht. Da ich nicht allein spielen konnte. Belgische Pralinen. Willst du eine probieren? Sie schmecken wundervoll. Ließ ich mir etwas einfallen. Komm, kleiner Mann, die Belohnung gibt es nach unserem Auftritt. Ich hatte meinen Auftritt. Aua! Oh. Der hat mich in den Finger gebissen. Damit war das Problem gelöst. Niemand merkte, dass ich besser Klavier spielen konnte als meine Mutter. Und sie konnte nicht wütend auf mich sein und sich rächen mit diesem Blick. Das blutet ja. So ein blöder Bankert. Den Bankert möchte ich überhört haben. Ein Bankert ist ein Kind, das auf einer Bank gezeugt worden ist. Das ist Mittelhochdeutsch, aber das wissen Sie natürlich nicht. Im Übrigen bedeutet es, dass es sich um ein unehelich gezeugtes Kind handelt. Und davon kann in diesem Fall ja nun wirklich nicht die Rede sein. Man verwendete diesen Ausdruck alle übrigens... Alle zum Buffet! Das Buffet ist eröffnet. Wir mögen keine Süßigkeiten. Süßigkeiten sind schlecht für die Zähne. Sie wusste, warum ich es getan hatte. Denn sie wusste, wie ich bin. So wie sie. Konnte nicht einmal ich mich kennen. Vierte Szene: Die glückliche Familie. Wir waren eine sehr glückliche Familie. Im Sommer verreisten wir immer zusammen mit dem Vater ans Meer. Es war immer der gleiche Strand, mit den gleichen antiautoritär erzogenen Kindern und den gleichen glücklichen Hunden. Ein kinderfreundlicher Urlaub musste es sein. Es war notwendig und erforderlich, mit den anderen Kindern zu spielen, wegen der Sozialisation. Ich war bei den anderen Kindern selbstverständlich nicht beliebt. Das lag daran, dass ich, wie schon erwähnt, ein schönes Kind war. Ich fand ihr Lachen albern und ihre Spiele... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ich schaue! Blöd. Ich hatte mich gut versteckt, sehr gut sogar. Meine Fähigkeit zur Inszenierung, meine theatralische Sendung war mir schon früh bewusst. Sie spielten Verstecken, ich spielte das Drama des begabten Kindes, des toten Kindes. Ich sehe dich. Du hast geschummelt. Gar nicht. Mich sollten sie nicht finden. Ich hab's doch gesehen, du hast gemogelt. Du hast ihn noch nicht gefunden. Wen? Ich weiß nicht, wo er ist. Ach, der. Aber ich hab seinen Schuh gefunden. Komm, wir spielen weiter. Aber du musst ihn noch finden. Ich hab keine Lust mehr. Da liegt eine Socke. Jetzt rufen wir mal alle. Hallo. Wo bist du? Spielverderber. Blödmann. Feigling. Angsthase. Angeber. Spielverderber. Hatten wir schon. Scheißknochen. Pissnecke. Der ist doch gar nicht mehr da. Aber da ist sein Hemd. Piekfein zusammengelegt. Wo hast du denn das gefunden? Na da, am Wasser. Hier ist seine Hose, am Baum. Wo? Er hängt am Baum. Sie hängt am Baum. Dann ist er ja nackt. Ich hole die Eltern. Ach, der ist nur schwimmen. Aber da schwimmt doch keiner. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du wo? Sie sollten glauben, ich wäre tot. Sterben wollte ich. Manchmal. Das heißt, nicht richtig sterben, nur ein wenig. Ich wollte nur wissen, was sie tun, wenn ich tot bin. Tot sein, stellte ich mir schön vor. Nur nicht alt werden. So alt wie mein Vater mit seinem weißen Alternfleisch und seinem Bauch. In Schönheit schlafend betrauert werden. Ich hab keine Lust mehr. Warum tust du mir das an? Uns, wenn schon. So schnell stirbt sich's nicht. Der muss doch hier irgendwo sein. Spielverderber. Hemd, Hose, Schuhe, Socke. Angeber, Hose, Schuhe, Socke. Socke. Nacktfrosch. Nacktfrosch im Hemd. Fremde, was tust du in der Fremde? Nackt, Frosch im Hemde. Ich kann nicht mehr weiter, meine Füße. Meinst du, dass Stöckelschuhe das richtige Schuhwerk für so eine Suchaktion sind? Ich bin schon ganz atemlos. Das kommt vom Rauchtabak. Du mit deinem kinderfreundlichen Urlaub. Ich saß vor dem Fernseher. Nackt. Natürlich zu Hause. Ich stellte mir vor, wie sie mich suchen, wie sie um mich trauern, Angst haben. Ich wollte, dass ihnen endlich klar wird, wie das ist, wenn ich nicht mehr da bin. Ich wollte vermisst werden. Durch meine Abwesenheit sollten sie meinen Wert begreifen und sich freuen, wenn ich wieder da bin. Der Vater sollte meine gelungene Inszenierung bewundern und gemeinsam sollten wir darüber lachen. Hier sitzt er, nackt vor dem Fernseher. Warum tust du mir das an? Na bitte, was habe ich gesagt? Ich habe dich mit Schmerzen geboren. Womit habe ich das verdient? Warum tust du mir sowas an? Womit habe ich dieses Unglück verdient? Und ihr beide, dein ewig schweigender Vater und du, ihr habt mich auf dem Gewissen. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ich werde an gebrochenem Herzen sterben. Ich habe dich unter meinem Herzen getragen, mit Schmerzen geboren. Ich habe meine Karriere aufgegeben. Und sie rannte ihrerseits hinaus, allerdings nicht ohne vorher die üblichen Tabletten zu nehmen. Zu wenig, wie immer. Wir sollten sie jetzt suchen. Mein Vater stellte lediglich fest, dass ich... Eitel, eingebildet, ungezogen, dumm. Und wahrscheinlich krank sei. Krank, seelisch krank, anders lässt es sich nicht erklären. Und zwar beide. Damit meinte er meine Mutter und mich. Sprach's und setzte sich so vor dem Fernseher, dass für mich kein Platz mehr war. Fünfte Szene, der Vater. Das gemeinsame Mittagessen war wichtig. Auf pünktliches Erscheinen wurde größten Wert gelegt. Wochentags um 2, sonntags um 1. Im Übrigen war dies auch die Stunde meiner geistigen Ernährung. Wanderer, kommst du nach Sparta, sage, noch etwas Suppe bitte. Du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Von wem? Woraus? Danke. Ich wusste es. Natürlich. Ich schwieg. Natürlich. Meistens war mir kalt. Na, von wem? Woraus? Gallia est omnis divisa in partes tres. Quarum unam incolunt belge? Aliam Aquitani, Tertiam... Ich habe Kopfschmerzen. Etwas Wein, bitte. Dieser Schmerz hinter den Augen, entsetzlich. Ich schwieg auch dazu. Sie hatte immer Schmerzen. Wegen mir, dachte ich. Und ich fühlte mich auch ganz schuldig. Ich wollte mich ändern. Ich nahm mir vor, ganz lieb zu ihr zu sein, sie nie mehr zu verlassen. Ganz fest nahm ich mir das vor. Und auch so schlimme Gedanken wollte ich nicht mehr haben, wie den, dass sie ihre Migräne immer mittwochs bekam, wo doch alle Arztpraxen geschlossen waren. Ich gehe gleich zum Arzt. Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen. Woraus? Von wem? Es ist furchtbar. Alle Leute reisen und alle offensichtlich nach Paris zu meinem Kongress. Das Georges Sank ist total ausgebucht. Jetzt muss ich doch tatsächlich in diesen scheußlichen Kasten an der Oper, in dem die Zimmer so teuer sind, dass man glauben könnte, man hätte sich im Etablissement geirrt. Diese Kopfschmerzen. Hier links. Hinter dem Auge. Ich spreche über den Weltkongress. Ich verstehe überhaupt nicht, aber das interessiert ja niemanden, dass mein Thema, das doch jetzt so hochaktuell ist, alle reden von der Emanzipation der Frau, ziemlich abstruses Zeug übrigens. Denn schon immer hatten alle Frauen die Möglichkeit, wofür die Klassik ein gutes Beispiel ist, ich wette, die anderen Kongressteilnehmer wohnen alle im Grillon. Der weibliche Troubadour, das wäre doch das Thema. aber Ästhetik und Sprache. Überliefert sind die Namen von 20 weiblichen Troubadouren. Man muss bedenken, dass im Mittelpunkt der arabischen und mittellateinischen Quellen der Minnekult stand. Das würde heißen, die Verehrung eines unerreichbaren höfischen Herrn. Man stelle sich vor, damals wurden Herren noch besungen. Aber die Herren waren ja anderweitig beschäftigt. Womit, mein Sohn? Und dann hatte ich diese Fantasie. Ich stellte mir vor, nein, ich stellte es mir nicht vor, es war so. Beide waren plötzlich tot. In dem sonnendurchfluteten Zimmer saßen sie da wie ausgestopfte Puppen, wie Möbelstücke. Und vorn auf der Brust ein kleines Rinnsal Blut. Und ich ein Waisenkind. Dann wäre ich weggefahren. Mit dem Zirkus. Oder mit den Kirmesleuten. Junger Mann zum Mitfahren gesucht. Das hätte ich gemacht. Und ganz berühmt wäre ich dann zurückgekommen. Als der ganz Bekannte. Ganz groß und edel. Womit, mein Sohn? Und damals hatte ich es zum ersten Mal. Das Gefühl des Scheiterns. Was ich mir dadurch erklärte, dass der Tod der Eltern Voraussetzung für mich war. Da dieses nicht eintreffen konnte und durfte und wie offensichtlich ist, auch nicht eingetreten war... Tschüss, ihr beiden. Ich gehe jetzt. Diese sublimierte Form der Erotik führte schließlich dazu, dass die Frau auch im Minnegesang zu schweigen hatte. War das Scheitern unausbleiblich. Denn schon hatte der Sohn des Cephisus zum 15. Jahre eines gefügt und konnte so Jüngling scheinen wie Knabe. Jünglinge haben ihn viele begehrt und viele der Mädchen. Doch solch harter Stolz war gesellt seiner lieblichen Schönheit. Keiner der Jünglinge hat ihn gerührt und keines der Mädchen. Sechste Szene, die Schule. Auch in der Schule war ich immer allein. Außerdem war ich unterfordert. Ich wusste schon immer alles, was die anderen erst mühsam erlernen mussten. Aber ich konnte es nicht sagen, wenn die Lehrer mich ansahen, wenn sie alle mich ansahen. Meine Damen und Herren, was ist das Schönste am Menschen? Die Hände, das Gesicht. Die Füße, meine ich. Wirklich. Also, was du wirklich meinst, weiß ich schon. Der Mund. Das Auge. Falsch. Der Augenhintergrund. Das Schönste am Menschen ist der Augenhintergrund. Stellen Sie sich vor, Sie blicken in das von Ihnen geliebte Auge. Was sehen Sie da? Na? Schau mir in die Augen, Kleines. Sehen Sie. Kontaktlinsen. Also, bei Ihnen sehe ich Lachen. Meinen Sie wirklich? Ich sehe Trauer. Kann ich verstehen. Ach, du? Ich kann ihm nicht in die Augen schauen, er schielt. Der Biologieunterricht war immer lustig. Also dann müssen Sie sich eben ein Auge aussuchen, verehrtes Fräulein. Aber was Sie dort auch sehen, es ist nur Ihre eigene Wahrnehmung. Das Auge guckt immer gleich. Es sind nur die Veränderungen um das Auge herum, die Sie glauben lassen, es sei böse oder traurig oder freundlich. In Wirklichkeit sehen Sie ein komplexes Sinnesorgan, das sich aus primitiven lichtempfindlichen Flecken an der Körperoberfläche der Wirbellosen entwickelt hat. Innerhalb seiner Schutzhüllen enthält das Auge eine Lage von Rezeptoren. Ich hielt das alles für blödes Gewäsch. Und was mich am meisten ärgerte, dass Sie so gläubig zuhörten. Als wäre es eine Offenbarung. Dabei las der doch nur das Lehrbuch vor. Aber unser Biologielehrer hat eine besondere Fähigkeit, Sie von sich abhängig zu machen. Aber mich nicht. Und was soll daran so schön sein? Egal, wie ein Mensch aussieht, ob er hässlich oder schön oder dumm ist oder ob er dreckige Füße hat, der Augenhintergrund ist immer schön. Er ist eine Welt für sich. Es ist die einzige Stelle des Körpers, an der wir die geheimnisvolle Welt der Areolen direkt beobachten können. Die Adern, die sich wie Blumenblätter entfalten. Ich stellte mir vor, dass ich ihnen Blumen zu essen gab. Rosenblätter zuerst, Veilchen, Lilien, Fingerhut, Narzissen, bis sie darin versinken. Oder ich koche eine Suppe aus Blumenblättern. Vielleicht wäre es noch besser, die Zwiebeln zu schneiden, zu zerhacken, ganz klein, damit sie gar nichts merken. Wie hieß der römische Kaiser, der mit einer Narzissenzwiebel vergiftet wurde? Man könnte auch ein ganz großes Fest machen und noch viel mehr Leute einladen, ganz viele Leute, die ganze Welt. Und den letzten Löffel esse ich selbst. Warum eigentlich? Und das, meine Damen und Herren, ist der Glaskörper. Da ist nichts drin außer Wasser oder fast nichts. 98% Wasser und von einer Glaskörpertrübung haben Sie ja sicher schon gehört. Ist das der graue Star? Ich hatte keine Angst vor dem Tod, sondern nur Sehnsucht nach Leben oder Liebe. Aber was ich spürte, war Wut und ein Gefühl von Hass auf alle und alles und Neid. Die anderen konnten über alles lachen, sich amüsieren. Selig sind die, die arm sind im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Siebte Szene. Die Freundin. Als in die Netze er trieb die scheuen Hirsche, erblickte einst ihn die Nymphe, die weder gelernt, einem Anruf zu schweigen, noch zu reden als Erste, des Widerhalls Ruferin, Echo. Damals war Echo noch Leib, nicht Stimme nur, doch ihre Sprache hatte nur den Gebrauch, die geschwätzige, den sie noch jetzt hat, dass sie von vielen Worten die letzten nur kann wiederholen. Dies hatte Juno bewirkt, weil Echo einst, als die Göttin hätte die Nymphen können ertappen, die oftmals mit ihrem Jupiter lagen am Berg, sie mit Absicht schwatzend zurückhielt, bis die Nymphen geflohen. Als Juno es endlich bemerkte, sprach sie: Der Zunge, durch die ich gefoppt, sollst du wenig nur mächtig bleiben, behalten nur zu kürzester Nutzung die Sprache. Und sie tut wie gedroht. Nun verdoppelt Echo der Reden Ende und trägt nur die Worte zurück, die sie vorher gehört hat. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Es war schon merkwürdig, wie das begann. Meine Affäre mit der Schauspielerin. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schön, gar spiele, spiel ich mit dir. Warum muss man sich so produzieren, dachte ich. Vor diesen dummen Leuten, die gar nicht an ihrem Gesang interessiert waren, sondern nur auf ihrem Busen starrten. Der allerdings war recht reizvoll, was man von ihrem Gesang nicht behaupten konnte. Aber dann fühlte ich so etwas wie Begeisterung oder Kraft. Ich musste sogar weinen. Es waren nur zwei Tränen. Oder auch drei. Ich schämte mich. aber ich fühlte plötzlich, dass es nicht die Musik war. Es war ganz sicher nicht die Musik und es war auch nicht das Lied. Oder doch? Es war ihre Stimme. Es war Liebe. Wahrscheinlich. Wundervoll. Danke. Sie haben eine begnadete Stimme. Begnadet. Danke. Man möchte Ihnen stundenlang zuhören. Danke, danke, danke, danke. Ich habe nur für Sie gesungen. Ich hoffe, Sie sind begeistert. Ich sagte ihr nichts, natürlich nicht. Denn etwas aussprechen heißt, es ist auch schon vorbei. Ich verlor mich in belanglosen Komplimenten. Aber von da an sahen wir uns jeden Tag. Ich schrieb ihr täglich. 276 Briefe, 24 Gedichte und 401 Zettel. Im Komponieren habe ich versagt. Und Blumen per Dauerauftrag. Das sind wieder schöne Blumen. Aber jetzt habe ich wirklich keine Vase mehr dafür. Ich denke sehr viel an Sie. Schauen Sie, wie schön die Rosen in Ihrer Art Deko-Vase aussehen. Ich denke schon fast zu viel an Sie. Das wird an Ihren vielen Blumen liegen. Woher haben Sie denn bloß meine Ringgröße gewusst? Wo waren Sie denn gestern? Ich habe Sie vermisst. Und darüber konnte mich auch dieses kleine, entzückende Perlenkollier nicht hinwegtrösten. Ich fühle mich so wohl, wenn Sie da sind. Sie sind wirklich sehr einfühlsam. Ich sage, mir ist kalt und schon bekomme ich diesen herrlichen Pelz. Es war sehr teuer. Aber ich war glücklich. Ich liebe Sie. Da also diese Narzissus gesehen durch die einsamen Felder streifen und da sie entbrannt, folgt heimlich sie nach seinen Spuren und seine Nähe lässt, je mehr sie ihm folgt, sie erglühen. Ach, wie oft nicht wollte mit schmeichelnden Worten sie nahen, sanftes Bitten zu Hilfe noch nehmen. Ihr Wesen verwehrt es, lässt, dass sie anfängt, nicht zu. Doch was es zulässt, auf Klänge ist sie zu harren bereit, auf die ihre Antwort sie schicke. Einmal rief der Knabe, versprengt von der treuen Begleiterschar, »Ist jemand zur Stelle?« »Zur Stelle«, erwiderte Echo. Und er staunt und schickt nach allen Seiten die Blicke, ruft, »So komme doch, komme doch!« Sie ruft den Rufer. Da wieder niemand kommt, ruft er, »Was fliehst du mich denn? Fliehst du mich denn?« Und empfing der Worte so viele zurück, als er selber eben gerufen. Nochmals ruft er, getäuscht von der Wechselstimme, »So lasst uns hier uns vereinen!« Und Echo, nie lieber bereit, einem Klange Antwort zu geben als dem, sie ruft zurück, »Uns vereinen!« Sie tut ihren Worten gemäß und tritt heraus aus dem Walde, eilt um den Hals, den Ersehnten die Arme zu schlingen. Doch jener flieht und ruft im Fliehen, »Nimm weg von mir deine Hände! Eher möchte ich sterben, als dass ich würde dein eigen!« Da gab nichts sie zurück als, »Dass ich würde dein eigen!« Bei der Liebe fand ich sie faul und träge, etwas gewöhnlich, zu dick. Und im Sonnenlicht an diesem ersten Morgen störte mich ihr blonder Flaum am Unterarm. Alles an ihr war irgendwie weiß. Es ist schön, dass du da bist. Ihr hatte es gefallen. Frauen sind so leicht zu befriedigen. Du, ich habe gar keine Lust mehr, heute ins Theater zu gehen. Ich würde am liebsten bei dir bleiben. Was meinst du? Du liebst mich doch. Du schreibst mir heute wieder einen Brief? Einen unanständigen? Es gab keine Briefe mehr. Ich hatte ihr nichts mehr zu sagen. Sie, die Künstlerin, hatte mich am meisten enttäuscht. Alles an ihr war ein einziges Versprechen gewesen. Als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte, wusste ich, diese Frau wird dich erlösen. Und dann? Sie war wie alle anderen. Die, die vorher waren, die, die nachher kamen und die, die noch kommen werden. Was mir blieb, war Melancholie. Ich pflegte dieses starke Gefühl. Was bedeutet denn dieser Blick? Ich weiß, du findest mich dick. Soll ich ganz dünn werden für dich? Aber dann kann ich nicht mehr für dich singen. Du hast mir so zärtliche Briefe über meine Stimme geschrieben. Die werde ich noch lesen. Dir vorlesen, wenn wir ganz alt sind. Und wie viel Lemon und Bautzis auf einer Parkbank sitzen. Du schon im Rollstuhl und ich werde dich pflegen. Dann wirst du meine Hand nehmen und mich ganz zärtlich angucken. So wie jetzt. Ich weiß nicht, warum mir in diesem Moment mein Biologielehrer einfiel. Ich kann gar nicht zärtlich gucken. Ich bin nicht liebenswürdig. Weder würdig, geliebt zu werden, noch würdig zu lieben. Sie wird jemand anderen finden, der nicht so grausam ist wie ich, und dann wird sie mich verlassen. Man soll dem Glück anderer nicht im Wege stehen. Warum antwortest du nicht auf meine Briefe? Dann sag mir doch, dass du mich liebst. Sag es doch. Sag, dass du mich liebst. Sag es doch, Liebster. Ich hatte Angst. Angst vor ihrer Liebe. Angst vor diesem Wort. Kaum ausgesprochen, würde es mich unentrinnbar an sie ketten. Würde die Nichtigkeit dieses Wortes, seine Leere, seine Banalität durch Lautwerden offenbar, dann verfalle ich unrettbar der Einsamkeit. Ich werde immer bei dir bleiben. Immer. Verstehst du? Ich liebe dich, wie ich noch keinen Menschen geliebt habe. Ich weiß, dass du mich auch liebst. Mich ekelte. Da war ein feiner roter Strich an ihrem weißen Hals. Eine dünne rote Spur wie getrocknetes Blut. Ich hatte ihr die Kehle durchgeschnitten. Aber wie konnte ein Mensch mit durchgeschnittener Kehle noch weiterreden? Ich werde noch vor Liebe zu dir sterben. Alle sagen, dass ich schon ganz dünn geworden bin, vor lauter Liebe zu dir. Ich war voller Neid auf dieses starke Gefühl. Deshalb musste ich gehen. Endgültig. Und die Verschmähte verbirgt sich im Walde. Sie deckt sich mit Blättern schamvoll das Antlitz und lebt von nun an in einsamen Grotten. Aber die Liebe, sie haftet und wächst mit dem Schmerz des Verschmähtseins. Nimmerruhender Kummer verzehrt den kläglichen Leib und dörrend schrumpft ihre Haut. Die Säfte des Körpers entweichen all in die Lüfte. Nur Stimme und Knochen sind übrig. Die Stimme blieb. Die Knochen sind, so erzählt man, zu Steinen geworden. Seitdem hält sie im Wald sich versteckt, wird gesehen an keinem Berg, doch von allen gehört. Was in ihr noch lebt, ist der Klang nur. So hatte er sie gekränkt, so andere aus Wasser und Bergen stammende Nymphen und so zuvor die Kreise der Männer. Ein Verachteter hatte die Hände zum Äther erhoben. So mög lieben er selbst, und so, was er liebt, nicht erlangen. Du wirst, was du liebst, Nicht erlangen, was du liebst, Schatten. Nirgends ist, was du suchst, Schatten. Du wirst, was du liebst, hier verderben. Und dem gerechten Gebet stimmte zu die vergeltende Gottheit. Mein Gott, was man sich alles anhören muss. Da klopfe ich mir doch ein Ei drüber. Rein von Schlamm. Ein Quell mit silberglänzenden Wellen, dem kein Hirte genaht, keine Ziege, wie sie am Berghang weiden, auch sonst kein anderes Vieh, den weder ein Vogel noch ein Wild getrübt, noch ein Zweig gefallen vom Baume. Rasen wuchs ringsum, von der nahen Feuchte ernährt, und Wald, der von keiner Sonne den Ort will lassen erwarmen. Müde vom Eifer der Jagd und der Hitze legte der Knabe hier sich nieder, vom Anblick des Ortes gelockt und der Quelle. Während den Durst er will löschen, erwuchs ein anderer Durst ihm. Während des Trinkens liebt er, berückt von dem Reiz des erschauten Bilds, einen leiblosen Wahn. Was Welle ist, hält er für Körper, staunt sich selber an und reglos bleibt mit gebanntem Blick, wie ein Standbild er starr, das aus parischem Marmor gehauen. Liegend am Boden schaut er das Sternenpaar, seine Augen schaut das Haar, das würdig des Bacchus, würdig Apollons, schaut die Wangen, die glatten, den Elfenbeinhals, des Gesichtes Anmut, das Rot auf ihm gepaart mit schneeiger Weiße, und er bewundert alles, worum er selbst zu bewundern. Arglos begehrt er sich selbst, erregt und findet Gefallen, wird verlangend verlangt, entbrennt zugleich und entzündet. Küsse gab er, wie oft vergebens der trügenden Quelle, tauchte die Arme, wie oft den erschauten Hals zu umschlingen, mitten hinein in die Flut und kann sich in dieser nicht greifen, weiß nicht, was er da schaut, doch was er schaut, daran brennt er. Und der Wahn, der sie täuscht, er reizt seine Augen. Was haschst, verblendet du nur umsonst nach dem Schatten, dem Flüchtigen. Nirgends ist, was du suchst. Kehr dich ab, und du wirst, was du liebst, hier verderben. Was du da siehst, ist der Schein des zurückgeworfenen Bildes. Aus sich selbst ist es nichts. Mit dir erscheint es und bleibt es. Scheiden wird es mit dir, wenn du zu scheiden vermöchtest. Verblendet bist du, kehr dich ab vom Schatten, dem Flüchtigen. Nirgends ist, was du suchst. Das mag wohl sein. Achte Szene, das Verhängnis. Was für ein Marmor hier geschissen wird. Die Antike wird bemüht, um mich zu ergründen. Ganze Weltliteraturen sind über mich zusammengeschrieben worden. Heerscharen von Psychoanalytikern haben mein Seelenleben analysiert. Und was ist dabei herausgekommen? Nichts. Überhaupt nichts. Narzisstische Störung, nennen sie es. Nicht mal den berühmten Ödipus-Komplex wollen sie mir zubilligen, wie ihn alle Leute haben. Von einer präödipalen Phase schwafeln sie. Von mangelnder Repräsentanz des Selbstobjektes, einem bedrohlich vereinten Elternpaar. Ich habe den ganzen Unsinn gelesen. Reine Zeitverschwendung, sage ich. Aber mich hat keiner verstanden. Die haben doch alle selber Probleme und schieben sie dann anderen in die Schuhe. Aber nicht mit mir. Einmal hat mein Vater so einen Herrn in Mausgrau bei uns eingeführt. So ganz zwanglos zum Abendessen. Das war kurz nach dem Vorfall am Meer. Ich habe das gleich durchschaut, so jung ich damals auch war. Zwischen Entenbrust und Champagner-Sorbet habe ich ihn mal kurz gefragt, ob ich nicht einen Blick in seine komplexe Kollektion werfen könnte. Um die Sache zu vereinfachen, könnte ich mir ja was Passendes aussuchen. Keine Miene hat er verzogen. Aber er wusste Bescheid. Mich kriegt er nicht. Mich nicht. Oder kennen Sie jemanden, dem diese geldgierigen Quacksalber geholfen haben? Ich nicht. Zum Schluss, nachdem er sich noch mit meiner Mousse au Chocolat vollgeschaufelt hatte, murmelte er etwas von Familientherapie. Da hätten Sie mal meine Mutter sehen sollen. Pikiert nestelte sie in ihrem Handtäschchen und sprühte sich noch eine Ladung Lagerfeld hinter die Ohrläppchen. Ich amüsierte mich königlich, innerlich. Mein Vater brachte wieder seine Bildung in Anwendung. Das sind alles Sonderformen der Äußerungsweisen des Lebendigseins. Das kann ich auch. Mich hinter Zitaten verstecken, große Geister bemühen. Die haben auch ihre Schwächen. Thomas Mann zum Beispiel, der hielt sich doch für den lieben Gott. Früher war ich auch von ihm begeistert. Aber wenn Sie mal eine wirklich pathologische Familienstruktur sehen wollen, schauen Sie sich die Manns an. Perverse, Homosexuelle, Selbstmörder. Und was ist mit Goethe? Da war es doch genauso. Ein beschränkter Sohn, viele Frauen. Wahrscheinlich war er impotent. Meister Iste, wo bist du? Alles klar? Der größte deutsche Dichter, dass ich nicht lache. Wenn ich Geheimrat gewesen wäre damals, dem Faust hätte ich auch noch fertig gebracht und schneller. Man sollte etwas Großes leisten. Etwas Soziales, etwas Kreatives. Irgendwas Bedeutendes hinterlassen. Aber was ist schon bedeutend? Und Gott? Er sah, dass es gut war. 7-mal hat er das gesehen. Was soll denn an der Welt gut sein? Ich bin nicht so leicht zufriedenzustellen. Der Mensch ist unvollkommen. Wo ich bin, ist jedenfalls nicht das Paradies. Eigentlich erfüllt mich dieses Dasein mit Ekel. Wahrscheinlich ist das Paradies gerade da, wo ich nicht bin. Vielleicht bin ich auch nur neidisch. Da ist manchmal ein Gefühl wie Schmetterlinge im Bauch. Und es brennt wie Feuer. Ich glaube, es ist Wut. Selbstmord wäre eine Lösung. Aber man kann es auch lassen. Nichts bringt etwas. Nichts bedeutet etwas. Nicht die Sorge um Nahrung und nicht die Sorge um Ruhe kann ihn ziehen von dort. Gestreckt auf den schattigen Rasen schaut er mit unersättlichem Blick die Lügengestalt und geht an den eigenen Augen zugrund. Ein wenig erhoben ruft er, die Arme gestreckt zu den ringsum stehenden Bäumen, hat so grausam gequält, ihr Bäume, geliebt schon ein anderer. Wisst ihr es doch, denn ihr botet schon vielen erwünschte Verstecke. Denn ich liebe und schaue, doch was ich liebe und schaue, finde ich nicht. Den Liebenden hält eine solche Verwirrung. Und meinen Schmerz zu erhöhen, uns trennt kein gewaltiges Meer, uns trennt kein Gebirge, kein Weg, mit verschlossenen Toren, nicht Mauern, nur ein geringes Wasser trennt uns. Umschlungen zu werden, wünscht er sich selbst, denn so oft ich zum Kuss nach dem Spiegel mich neige, strebt mit gewölbtem Mund er zu mir. Was zwischen den Liebenden steht, es ist ein geringstes, Wer du auch seist, tritt heraus. Was täuschst du mich, einziger Knabe? Ach, wohin weichst du, Begehrter? Gewiss nicht Gestalt und Alter müsstest du fliehen an mir, und mich haben schon Nymphen umworben. Hoffnung gibst du, ich weiß nicht worauf mir, mit freundlicher Miene. Streck ich die Arme nach dir, so streckst du entgegen die deinen. Lächle ich, lächelst du mit. Deine Tränen auch merke ich oftmals, wenn ich selber geweint. Auch erwiderst du Zeichen und Winke, und so viel aus der Regung des schönen Mundes ich schließe, gibst du Worte zurück, die zu meinem Ohre nicht dringen. Der da bin ich. Ich erkenne. Mein eigenes Bild ist's. Neunte Szene. Die Trennung. Ich verabredete mich mit ihr in einer kleinen Bar. In unserer Bar. Ich wollte ihr erklären, dass ich sie brauchte. Dass ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Menschen brauchte. Ich wollte ihr Komplimente machen, über die Liebe im Allgemeinen und im Besonderen sprechen, an vergangene Tage erinnern und so weiter. Sie kam zu spät, wie immer. Der Mensch, die Welt, ist unvollkommen. Wie eine Welle kommt es manchmal über mich. Die Angst vor einer bevorstehenden Katastrophe. Niemand kann verstehen, dass ich mich töten will, um nicht andere zu töten. Man muss die Katastrophe vorwegnehmen. Tot sein ist eine Alternative. Für tot gehalten werden eine andere. Man könnte eine Todesanzeige aufgeben. Nach langem, schweren Leiden, plötzlich und unerwartet. Von Kranzspenden ist abzusehen. Leg mir nur einen Kranz Knackwurst aufs Grab, damit wenigstens die Hunde kommen. Mit einer anderen Identität weiterleben. Ganz von vorn anfangen, alles ganz anders machen. Aber was? Sich vor den Zug werfen, ein widerlicher Anblick. Wasserleichen sind ein Problem der Ästhetik, eine Zumutung für liebende Menschen. Erhängen? Höchst unzuverlässig. Der Lüsterhaken hält nicht. Äste brechen ab, Telefonkabel werden immer länger. Erschießen geht, aber dann das Hirn an der Wand. Und Tabletten? Wer stickt schon gern an seiner eigenen Kotze? Und das nennen die humane Sterben, wenn sie alle schönen Mittel verbieten. Laudanum, wie das schon klingt. Ein Autounfall wäre stilvoll. Aber wie ich mich kenne, steige ich unverletzt aus, wie Phönix aus der Asche. Bin ich unsterblich? Einen Mörderdingen, das wäre spannend. Ich weiß nicht, wann und wo er mich erwischt. Vielleicht hier, in dieser kleinen Bar. Und sie würde gerade dann hereinkommen und verdächtigt werden. Eifersuchtsdrama in der Altstadt. Schauspielerin erschießt Geliebten, das wär's doch. Entschuldige, dass ich zu spät komme. Wenn sie jetzt gekommen wäre, hätte ich ihr den klassischen Weg nahegebracht, in Gedenken an meinen Vater. Wartest du schon lange? Eine lange Rede über die Grundzüge der Stoa, über Cicero und Seneca, über die Sklaven, die ihren Herrn die Pulsadern aufgeschnitten haben. Ich hatte ein wichtiges Telefonat. Als sie dies verlangten oder verlangen mussten. Das hätte sie zwar nicht beeindruckt. Ein Filmproduzent. Vermutlich noch nicht einmal interessiert. Zu politisch, zu lange her. Aber dann wäre ich mit der romantischen Tour gekommen. Das wirkt immer. Da musst du mich auch noch schön machen für dich. Ein schöner Abend, Kerzenlicht, Badewanne, Domperignon, Langusten. Eine Perlenkette, die konnte ich nicht finden. Mozarts Requiem. Sie wäre dahingeschmolzen. Oh, ich brauche jetzt dringend was zu trinken. Du hast dich gar nicht verändert. Meine Frisur ist ganz furchtbar. Stell dir vor, ich rauche nicht mehr. Seitdem geht's mir gut. Sport treibe ich auch. Hast du gewusst, dass da so ein Hormon ausgeschüttet wird? Wie heißt denn das nur, wenn man so durch den Wald läuft? Wenn ich dann auch noch Kaviar liebe und den Wunsch hinzugefügt hätte, mir danach die Pulsadern aufzuschneiden, was wäre dann gekommen? Krank sei ich, seelisch krank. Und dass sie einen guten Psychiater wüsste. Meine Therapeutin sagt immer, ich laufe vor etwas davon. Die hat leicht reden. Im Grunde versteht einen ja doch keiner. Seneca hat man ja auch nicht zum Psychiater geschickt. Oder gibt es einen Unterschied zwischen Seneca und mir? Der Unterschied zwischen mir und all diesen berühmten Herren ist, dass man mir die Berühmtheit verweigert, sogar posthum. Berühmt wird man ja immer nur nach dem Tode. Und diesen schönen Tod würde sie mir verweigern. Es sei denn, ich vererbte ihr alles, was ich habe. Der Mensch ist käuflich. Es ist nur eine Frage des Preises. Wir haben uns immer gut verstanden, nicht wahr? Ich sagte ihr, dass sie genau 18 Minuten und 40 Sekunden zu spät sei. Dass sie genauso geldgierig und käuflich wie alle Menschen sei. Dass sie imstande wäre, mich für Geld umzubringen. Du könntest gefährlich widersprechen. Dass sie mich nie geliebt hätte. Du hast mir immer Komplimente gemacht. Sie verstand wieder mal gar nichts. Sie hörte mir noch nicht einmal zu. Ja. Sie stand nur auf, um ihre Frisur in Ordnung zu bringen. In Liebe brenn ich zu mir, errege und leide die Flammen. Was tue ich? Lass ich mich bitten? Bitt ich? Was sollte ich dann auch erbitten? Was ich begehre, ist an mir. Es lässt die Fülle mich darben. Könnte ich scheiden doch von meinem Leibe, o neuer Wunsch eines Liebenden, wäre, so wollt ich, fern, was ich liebe. Und schon nimmt der Schmerz mir die Kräfte, es bleibt mir nicht lange Zeit mehr zu leben, ich schwinde dahin in der Blüte der Jahre. Schwer ist der Tod nicht mir, der mit ihm verliert seine Schmerzen. Er, den ich liebe, ich wollte, dass er beständiger wäre. Jetzt sterben vereint in einem Hauche wir beide. Sprach es und kehrte mit krankem Sinn zurück zu dem gleichen Anblick und störte mit Tränen die Flut. Da ward von des Wassers Regung getrübt die Gestalt. Er sieht es und ruft, wie sie schwindet. Ach, wohin entfliehst du? Verweile! Verlasse nicht grausam den, der dich liebt. Es bleibe, was nicht zu berühren vergönnt ist, doch mir zu schauen und Nahrung dem elenden Wahne zu geben. Und im Schmerze zerreißt sein Gewand er vom oberen Saume, trifft die entblößte Brust mit den Schlägen der marmornen Hände. Zartes Rot nahm da von den Schlägen getroffen die Brust an, so wie Äpfel oft sich färben, die hell auf der einen Seite, der anderen rot, wie Trauben, die noch nicht gereift sind, purpurn zu schimmern beginnen, auf farbig schillernden Beeren. Als er dies erschaut in dem wieder geklärten Gewässer, trug er es länger nicht, wie das gelbliche Wachs in gelindem Feuer vergeht, so schwindet er hin, von der Liebe entkräftet. Und verzehrt sich allmählich in unerschaubaren Flammen. Schon ist die Farbe nicht mehr, das Weiß mit der Röte gepaart, bleibt nicht die Frische, die Kraft, was eben den Augen gefallen, nicht der Leib zurück, den Echo einstens geliebt hat. Diese, als sie es sah, obgleich ihres Zornes gedenkend, trauerte doch. Und so oft der arme Knabe sein »Wehe« rief, wiederholte auch sie mit der Stimme des Widerhalls »Wehe«. Dann auch, wenn er den Arm mit den Händen sie schlagend getroffen, gab mit dem gleichen Klang sie zurück das Tönen der Schläge, des wie gewohnt in die Flut noch schauenden letztes Wort war Knabe, den ich vergebens geliebt. Und gleich viele Worte halten zurück. Leb wohl auch, erklang es von Echo. Nieder senkt er sein mattes Haupt in die grünenden Gräser. Tod schloss die ihres Herrn Gestalt bestaunenden Augen. Auch als ihn auf dann genommen die unterirdischen Sitze, schaut er sich selbst im Wasser des Stücks. Seine Schwestern, die Nymphen, klagen und weihen dem Bruder die abgeschnittenen Locken. Auch die Dryaden klagen. Es klagt mit den Klagenden Echo. Scheiter, spänige Fackeln, die Bahre wurde gerüstet. Nirgends der Leib. Man fand eine Blume statt seiner, dem Krokus gleich, die mit weißen Blättern umhüllt das Herz ihrer Blüte. 10. Szene, die Bilanz. Wenn ich mich in meinem Blick verliere, ich könnte denken, dass ich tödlich bin. Von wem ist denn das? Vermutlich von meinem Vater. Wieso fällt mir das jetzt ein? Ich bringe mich jedenfalls nicht um. Den Gefallen werde ich euch nicht erweisen. Ich werde als alternder Ephebe sterben. Man müsste etwas Großes tun. Etwas Bedeutendes, etwas Kreatives, etwas Soziales. Aber alles ist schon mal getan worden, gesagt und geschrieben worden. Und wenn man es genau nimmt, meistens nur aus Eigennutz. Reine Selbstbefriedigung. Wie sie alle gieren nach ein bisschen Macht und Einfluss. Wenn ich die Welt regierte, ich würde alles zerstören, was hässlich ist und dumm und unnütz und sinnlos. Und was würde dann übrig bleiben? Ich? Nein, ich auch nicht. Die Natur vielleicht. In einer Welt ohne Menschen würde ich als einsamer Wolf durch die Wälder streifen. Was für ein melancholisches Gewäsch. Aber für einen kurzen Moment ist es intensiv. Ein starkes Gefühl. Mein einziges. Ansonsten Langeweile. Nichts als Langeweile. Sie haben das nur noch nicht gemerkt. Sie halten sich natürlich für etwas Besonderes. Warum eigentlich? Ausgerechnet Sie. Sie stehen in der Früh auf, gehen aufs Klo, putzen sich die Zähne, manchmal, frühstücken, lesen die Zeitung und gehen zu ihrer überflüssigen Arbeit, essen zum Mittag, arbeiten weiter, dann gehen sie wieder nach Hause, lesen eine Wirtschaftszeitschrift oder sehen fern. Nein, sie hören ja Radio wegen des Niveaus. Was haben sie jetzt davon? Dann essen sie auch noch zu Abend, wahrscheinlich zu viel und alles gleichzeitig. Manchmal haben sie Gäste wegen der Kommunikation. Um 23:30 gehen sie schlafen, manchmal allein, manchmal zu zweit, meistens lustlos. Und damit sind sie zufrieden. Das ist ihr Paradies? Das Fitnessstudio bringt's auch nicht oder das Opernabonnement. Alles reine Kosmetik. Alles ist eitel. Nichts bringt etwas. Und dann fangen sie eine neue Beziehung an und nennen es Liebe. Liebe? Was ist das? Reine Begierde auf etwas, was jemand anderem gehört und langweilig ist, wenn man's hat? Höchstens Kinder hat das zur Folge. Wissen Sie noch? Ich war ein liebes Kind. Ich war ein schönes Kind. Ich war ein kluges Kind. Und ich bin höchst überflüssig. Variationen über Narziss von Ovid. Übersetzung Erich Rösch. Bearbeitung Christina Christ und Werner Sprenger. Mit Peter Kaganovic, Marina Matthias, Hans-Günther Heime, Sebastian Dominik. Regie Hans-Günther Heime, Christina Christ. Komposition Dieter de la Motte. Ton und Technik Frauke Schulz, Claudia Jira. Produktion Radio Bremen 1992. Ein Hörspiel, das den Mythos der Selbstliebe als eine Tragödie der Beziehungslosigkeit entlarvt. Am Ende bleibt kein verklärtes Wunder, sondern die nüchterne Bilanz eines Menschen, der sich selbst als höchst überflüssig empfindet und dessen Paradies dort ist, wo er gerade nicht ist.